Das Institut für Wiedervereinigung des Vaterlandes veröffentlichte am 20. April ein Anklageblatt mit dem Titel »Man klagt die verbrecherische landesverräterische Regierung Südkoreas wegen der schlimmsten Ruinierung des Volkslebens und der Wirtschaft an«. Dies erfolgte im Zusammenhang damit, dass gegenwärtig in Südkorea die Landesverräterin Park Geun-hye und ihre nächsten konservativen Kräfte die Öffentlichkeit betrügen, um sich aus dem drohenden Untergang zu retten. Im Blatt wurde ausführlich darauf verwiesen, dass zurzeit in Südkorea die konservativen Kräfte, darunter die Partei für freies Südkorea und die Partei der Gerechtigkeit, im Vorfeld der Präsidentenwahlen die Stabilisierung des Volkslebens und den Wiederaufbau der Wirtschaft propagieren, erneut gegen den Wunsch des Volkes nach einer neuen Gesellschaft, neuen Politik und neuen Welt provozieren und dass das Leben des Volkes und die Wirtschaft vor dem völligen Bankrott stehen. Die südkoreanische Bevölkerung, so wurde zum Schluss appelliert, soll die landesverräterische Ex-Präsidentin Park Geun-hye und die konservativen Kräfte als ihre Komplizen endgültig hart bestrafen und eine neue Welt mit der ordentlichen Gewährleistung des Existenzrechts der werktätigen Volksmassen errichten, so wie sie mit den Kerzen der Gerechtigkeit in den Händen die Landesverräterin des Präsidentenamtes enthoben hat.